Spät in der Nacht an verschlossene Tür, klopft jemand an, niemand gibt Antwort, es klopft für uns vier, jemand klopft an, klopft an. Es ist der Heiland, der draußen noch steht, klopft leise an, klopft leise an. Öffne dein Herz, ihm er weitergeht. Jesus klopft wieder an. Du bist entmutigt, die Freude entschwand. Jemand klopft an. Hast du dich gänzlich vom Licht abgewandt? Jemand klopft an, klopft an. Ist der Heiland, der draußen noch steht, klopft leise an, öffne dein Herz, ihm er weitergeht, Jesus klopft wieder an. Mahnt dein Gewissen und rüttelt dich wach, jemand klopft an, hör auf die Stimme, sie gibt noch nicht nach. Jemand klopft an, klopft an. Es ist der Heiland, der draußen noch steht. Klopft leise an. Öffne dein Herz, ihm er weitergeht. Jesus klopft wieder an. Lauter klopft an dein Herz. Jesus klopft an, Sünder, bekehr dich und schau himmelwärts. Klopft an, es ist der Heiland, der draußen noch steht. Klopft leise an, öffne dein Herz, ihm weitergeht. Jesus klopft wieder an.